klingt so sehr nach Ferne. Erfahren und schweifen und das Fühlen auch schön sein kann. Und immer wenn wir zelten auf einer unserer Welten, dann wollen wir nicht mehr weiterfahren. Und dann denken wir an das Jahr der Bewegung und des letzten Mal ist das letzte Jahr. Das letzte Jahr hier. Und wir wissen, dass er nachhallt wie die Bahn. Jetzt wird's Zeit, dass wir hier wegkommen, denn wir brauchen ein neues Spektrum. Wir wollten sowieso demnächst weiterfahren. An das Jahr der Bewegung und des letzten Mals, das letzte Jahr, das letzte Jahr.